aus dem Fenster und träume, wie schön könnte das Leben sein. Die Sonne schimmert durch die Bäume und lädt zum Spazieren gehen ein. Ach, wie schön, wenn ich jetzt Urlaub hätte, dann packte ich meine Sachen ein und führe zu dir und ich wette, du steigst auch gleich bei mir ein. Dann fahren wir los an die Küste mit der Fähre über die See. Wohin genau, wenn ich das wüsste? Durch Täler, hohe Berge und Schnee. Doch du fühlst dich dort zu Hause und bringst mich an den schönsten Ort. Wir machen auch öfter mal Pause an einem herrlichen Fjord und sind wir dann angekommen, fahren wir mit dem Boot hinaus. Das Angelzeug hast du mitgenommen, ja, so hält man es gerne aus. Die Sorgen und Stress sind vergessen, wir genießen die schönste Natur. Wir angeln selber unser Essen, das ist die Freiheit pur. Arbeitsstätte und ich muss jetzt wirklich los.